kalt ist es geworden. Sieht nach Sturm aus. Irgendwas von den Hamburger Meteorologen? Ich guck mal nach. Vielleicht im Fernschreiber. Okay, Harry. Dr. Hinkel, die von unten melden sich. Schon wieder? Die machen sich wichtig. Kommen Sie gleich mit, Chef. Wird mir nichts anderes übrig bleiben. Kann ich mal das Mikrofon haben? Danke. Hier Hinkel über Wasserstation. Dr. Müller, haben Sie gerufen? Ja, hier spricht Dr. Müller. Ich muss Sie um neues Material ersuchen. Harry, die wollen schon wieder neues Material. Was denn? Was für Material, Müller? Die Verkabelung für die Außenlampen. Die Geräte innen sind alle montiert. Die Möbel sind festgeschraubt. Der Abschnitt 2 ist also praktisch abgeschlossen. Ein Tempo habt ihr da unten. Man könnte meinen, Sie hätten eine ganze Kompanie beschäftigt. Ja, wir kommen gut voran. Seien Sie also doch bitte so freundlich, uns die Kabel herunterzuschicken. Okay. Wie ist es mit Ihren Daten? Blutdruck? Normal. Sauerstoffzufuhr? Normal, ganz normal. Temperatur? Angenehm. Wenn es geht, hätte ich gern genaue Angaben. 22 Grad. Na also. Harry macht das Paket zurecht. Wir schicken es mit dem Aufzug. Danke. Wie geht's denn oben? Es sieht nach Sturm aus. Sie können sich gratulieren, dass Sie unten sind. Ja, das tun wir auch. Das tun wir wahrhaftig. Da ist die Meldung vom Seewetteramt in Hamburg. Zeig her. Oh, oh nee, Mann, oh Mann. Windstärke 10. Da muss ich auf dieser blödsinnigen Stahlinsel hocken. Also, ich find's gar nicht so. Harry, du weißt ganz genau, ich bin nie zur See gefahren wie du. Und versprochen wurde mir ein solider Landeinsatz. Und was nennen die Land? Eine Stahlinsel auf 6 Beinen, die irgendwo in 60 Meter Tiefe auf dem Meeresboden stehen. Ah, eine Plattform 20 mal 10 Meter mit einem Hubschrauberlandeplatz, von dem einen der Wind runterfegt. Jawohl, Dr. Hinkel. Na, rutsch mir doch einen Puckel runter! Jawohl, Doktor. Vorher wäre da aber noch ein Fernschreiben. Zeig her. Nö. Auch das noch. Nicht nur, dass der Alte selber zur Inspektion kommen will, jetzt bringt er auch noch einen Reporter mit. Als ob man hier nicht schon Scherereien genug hätte. Himmel, Arsch! Na, was ist denn, Harry? Ist das Paket für die da unten fertig? Die armen Leute müssen sonst einen halben Mittag blau machen. Und wir sind dann schuld, dass sie ihr Soll nicht übererfüllen können. Entschuldigung, Harry, du kennst mich ja. Jawohl, Chef. Also dann sieh zu, dass was passiert. Jawohl, Chef. Harry! Ja, Chef? Wo bist du? Im Aufzug. Verlade die Kabel. Du! Ist das da hinten vielleicht schon der Hubschrauber? Das Fernglas liegt neben ihm. Ja. Tatsächlich. Noch einer, der es besonders eilig hat. Harry! Komm ja schon. Die wollen womöglich über Nacht bleiben. Möglich? Der Professor ist anspruchsvoll. Du wirst deine Kabine räumen müssen. Ist mir egal. Was soll ich kochen? Wie jeden Tag. Fertignahrung. Nummer 6. Das schmeckt am scheußlichsten. Also wie ich den Professor kenne, bringt er sein Essen mit. Im Henkelmann. Ladung unten. Ist die Ladung unten? Sie haben mich doch gerufen. Was? Und da kommst du, obwohl du noch nicht fertig bist? Also, Boss, eins sage ich Ihnen. Ja? Jetzt schaffe ich das Zeug sofort runter. Tag, Professor. Tag. Guten Tag, mein Lieber. Na, wie geht's? Darf ich bekannt machen, das ist Florentine Graf. Reporterin bei der Woche. Guten Tag, Herr Doktor. Eine Frau? Ich dachte, das sieht man. Ich habe Fräulein Graf als besonders gewissenhafte Journalistin schätzen gelernt. Wir erwarten hier Windstärke 10. Dann wackelt dieser umgestürzte Mülleimer wie ein Hundeschwanz. Sie fliegen am besten gleich zurück. Das mache ich ganz sicher nicht. Sie werden schon sehen, was es Ihnen einbringt. Hey, Pilot! Sonst wedelt Ihr Prachtstück von Deck. Nein, nein, er fliegt gleich zurück und holt uns übermorgen wieder ab. Übermorgen? Ja, am Donnerstag. Fräulein Graf auch? Versteht sich, die Dame reist sozusagen in meiner Begleitung. Ach, in Ihrer Begleitung? Das heißt, Sie verantworten auch den Aufenthalt hier, ja? Selbstverständlich. Auch gut. Dann herzlich willkommen. Gehen wir rüber in die Kabine. Ich hätte gleich noch ein paar Fragen. Na sowas, ist Reporterin und hat Fragen. Harry kommt gleich. Er schickt noch die Verkabelung für die Außenbeleuchtung nach unten. Die Verkabelung für außen? Sind die denn schon so weit? Aber das würde ja bedeuten, dass die Crew 14 Tage schneller ist als der Zeitplan. Richtig. Die arbeiten da unten wie die Berserker. Können Sie mal eine Verbindung herstellen? Ja, Moment. Hallo, hier Unterwasserstation. Ja, Hinkel hier. Dr. Müller, der Professor will mit Ihnen reden. Moment, ich übergebe. Ja, hier Professor Hausmann. Guten Tag, Dr. Müller. Guten Tag, Professor. Fantastische Leistung, Ihr Tempo. Wie fühlen Sie sich? Dr. Müller, der Chef. Wir haben uns nie besser gefühlt. Zwei Taucher, ein Mechaniker. Können Sie mir einen kurzen und Bericht geben? Moni, die Assistentin Müllers. Ah, eine Frau? Ja, eine sehr tüchtige dazu. Wie lange arbeitet die Mannschaft schon? Über 4 Wochen. Sagen Sie, ich habe gelesen, dass sich die Stimmen in einer gewissen Tiefe verändern, quäkig werden oder so. Naja, Sie reden vom Donald-Duck-Effekt. Dr. Müller ist aber fast normal zu verstehen. Haben Sie ein spezielles Übertragungssystem, das die Stimmen entzerrt? Nein, das liegt an der Atemluft. Gibt es keine Schwierigkeiten. Können Sie mir das näher erklären? Nein. Es scheint mir aber, als ob Sie schneller sprechen würden. Das scheint nicht nur so, Herr Professor. Wir arbeiten schneller, wir sprechen schneller, wir hören sogar schneller. Könnte ich bitte einmal mit ihm reden, Herr Professor? Hören Sie, Dr. Müller, ich habe eine Journalistin mitgebracht. Sie will Ihnen ein paar Fragen stellen. Einverstanden? Oh, aber es ist mir ein Vergnügen. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Florentine Graf. Ich schreibe für die Woche. Eine erste Frage, Dr. Müller. Was für eine Art Luft atmen Sie da unten? Interessante Frage. Sagen Sie, Frau Graf, haben Sie schon einmal etwas von der Taucherkrankheit gehört? Ja. Der Stickstoff perlt dabei aus dem Blut wie die Kohlensäure aus dem Wasser in der Sprudelflasche. Richtig. Und damit das nicht passiert, braucht man sehr lange Zeit beim Wiederauftauchen. Den Vorgang nennen wir Dekompression. Ah. Ja, vorausgesetzt natürlich, man atmet eine normale Mischung aus Sauerstoff und Stickstoff. Und das machen Sie nicht? Nein. Stickstoff hat nämlich außerdem noch einen unangenehmen Nebeneffekt. Er betäubt schon in geringen Wassertiefen. Man hat ein Gefühl wie nach 6 Flaschen Bier. Das muss ja nicht immer unangenehm sein. Ah, hier unten ist es unangenehm, meine Liebe. Und mit zunehmender Tiefe verschlimmert sich diese Wirkung sogar noch. Aha. Stickstoff kann man aber doch durch Helium ersetzen, nicht wahr? Da haben Sie ganz recht. Ein Teil des Stickstoffs wenigstens. Wir sind aber bereits weiter. Sie verwenden weder Stickstoff noch Helium? Wir haben eine Mischung entwickelt, die aus Sauerstoff, Helium und Schwefelhexafluorid besteht. Schwefelhex und so weiter. Ja, das klingt ja nach Gift. Es ist völlig harmlos, farblos, geruchlos, biologisch neutral und löst sich kaum im Blut. Und gibt es gesicherte Erkenntnisse über die Wirkung? Ich meine, gibt es schon Langzeitversuche? Nun, sagen wir mal, wir haben es getestet nach einem mehrfach abgesicherten Plan. Zuerst hatten wir Versuchstiere an einer Reihe von Experimenten, bei denen die Beigabe beständig gesteigert wurde mit Freiwilligen in der Druckkammer. Und jetzt wenden wir es an. Zugegeben, es ist noch immer ein Experiment mit ein paar Unbekannten. Vor allem lässt sich natürlich noch nichts über die Langzeitwirkung sagen. Aber ich habe den Eindruck, dass die Ergebnisse sehr positiv sind. Ah ja. Stellen Sie das Atemgemisch selber her? Nein, das geschieht oben. Dr. Hinkel achtet darauf, dass wir immer richtig Luft kriegen. Das mache ich schon, wenn nur die da unten keine Dummheiten machen. Herr Dr. Müller, können Sie Ihre Station verlassen? Aber natürlich. Das ist bei allen Unterwasserlabors so. Schon in den 60er Jahren waren solche Stationen auf dem Meeresboden fest verankert. Unsere Ausstiegsluke ist ständig offen. Das Wasser wird durch den Innendruck auf einem bestimmten Pegel im Hals dieser Ausstiegsluke gehalten. Aha. Ja, das ist wie wenn man eine leere Flasche umgekehrt ins Spülbecken drücken will, nicht wahr? Bravo, ja. Das Wasser geht dann bis zu einem gewissen bestimmten Punkt und nicht weiter. Sehr richtig, ja. Und durch diesen Flaschenhals verlassen wir mehrmals täglich unser Haus hier unten. Eine letzte Frage habe ich für den Augenblick. Wann werden Sie wieder heraufkommen? Ja, das wird von den Arbeiten hier unten abhängen. So, jetzt ist es aber genug. Dr. Müller, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie außerordentlich klar. Ich werde bis übermorgen hier bleiben. Wenn noch irgendwelche besonderen Fragen sind, Sie können mich jederzeit stören, auch nachts, ja? Ja. Am Donnerstag wollen wir dann einen gemeinsamen Bericht abfassen, den ich dem Ministerium vorlegen werde, ja? Ja. Gut. Einen Moment noch. Dr. Müller, wie ist jetzt Ihr Sauerstoffgehalt? Augenblick, ich sehe nach. Nochmal. Warum? Kein besonderer Grund. Könnte ich bitte noch mit dem weiblichen Besatzungsmitglied sprechen? Von mir aus können Sie auch noch mit Makrelen reden. Hallo, Dr. Müller, wäre es wohl möglich, Ihre Assistentin zu sprechen? Ja, sicher, wenn sie nicht so beschäftigt ist. Sie macht gerade Blutuntersuchung. Sie bringen uns ja den ganzen Laden durcheinander. Am besten sollte man Sie gleich mit dem Materialaufzug runterschicken. Sind Sie auch manchmal freundlich, Herr Dr. Hinkel? Nein, warum? Hallo, hier spricht Monika Dannenhaus. Ja, hallo, ich wollte Sie für meine Story etwas fragen. Ja? Wie finden Sie es da unten? Och, interessant, sehr interessant. Ha? Keine Angst? Nein, ich fühle mich sehr wohl. Ziemlich feucht da unten, was? Gesättigt. Kalt? Nicht zu kalt. Was haben Sie an? Meistens ein Badeanzug. Badeanzug? Entschuldige, Moni, aber ich schalte jetzt ab. Ach so, was? Dr. Hinkel, warum haben Sie noch mal nach dem Sauerstoffgehalt gefragt? Sie sprechen alle schneller. Zuerst ist es mir nicht aufgefallen, aber es nimmt ständig zu. Was nimmt zu? Die Geschwindigkeit, mit der Sie sprechen. Harry! Warum benutzen Sie nicht die Gegensprechanlage? Gewohnheit. Harry, komm mal in meine Kabine. Sind Sie beunruhigt? Ich bin nur vorsichtig. Frau Brenz, erst rufen Sie mich normal, dann auch über die Gegensprechanlage. Willst du nicht die Gäste begrüßen? Tag, Professor. Oi, eine Dame an Bord. Guten Tag. Aber wir haben keine Blumen für die Vase. Harry, hast du die Atemluft heute schon kontrolliert? Vorschriftsmäßig alle 2 Stunden. Etwas Besonderes? Nicht, dass ich wüsste. Hol das Tonbandgerät. Sie sitzen drauf. Was? Verzeihung, daneben. Ein Band vom letzten Donnerstag. Na, wird's bald. Na, sagen Sie mal, Hinkel. Ihr Ton ist nun doch etwas... Schneid mal 1 Meter ab und dann kleben wir vom neuesten Band 1 Meter oder 2 dran. Verstehe. Ich nicht, muss ich sagen. Hast du's? Gleich einlegen. Was denn sonst? Na, glauben Sie, dass... Hier kommt man mit Glauben nicht weiter. Ich muss es wissen, und zwar sofort. Alles klar, Chef. Na, lass laufen. Unsere Taucher sind draußen, um die Löcher für die Lichtmasten auszuheben. Die Innenbeleuchtung funktioniert inzwischen. Jetzt passen Sie gut auf. Seit 8.30 Uhr sind Heinz und James draußen. Sie überprüfen die Verankerung der Lichtmasten und suchen nach eventuellen Fehlerquellen. Ah, das klingt nicht gut. Wusste ich's doch. Scheiße. Schwierigkeiten? Ohne Sie wären es vielleicht weniger. Ich bin ja schon still. Was machen wir jetzt? Wir brauchen mehr Informationen. Nur, Müller ist Mediziner. Er müsste am ehesten wissen, was passiert. Vielleicht will er es aber gar nicht wissen. Oder er will es uns nicht wissen lassen. Wie soll ich das verstehen? Ach, das war nur so ein Gedanke. Wir müssen ihn vorsichtig aushorchen. Harry? Chef? Du erhältst jetzt ein Telex aus Bonn. Von mir, verstanden? Noch nicht. Das Telex gibst du nach unten weiter. Ja. Blatt Papier. Dort, neben mir. Was du schreiben? In Ihrer Brusttasche. Ich muss schon sagen, Sie sind beide ein eingespieltes Team. Harry, wenn der Sturm kommt, gehst du mit unserem bezaubernden weiblichen Gast für eine halbe Stunde an Deck spazieren. Aber erst ab Windstärke 10 bis 11. Jawohl, Chef. So, und das gibst du durch. Übermitteln Sie unverzüglich die gegenwärtigen physiologischen Konstanten aller Mitglieder Ihrer Gruppe. So, jetzt brauche ich ein hohes Vieh als Unterschrift. Ministerialdirigent Kattenstroh. Ja, Kattenstroh. Er ist für alle Meeresforschungsunternehmungen zuständig. Gut, morgen rufen wir ihn an und holen sein nachträgliches Einverständnis. So. So, Harry, du kannst. Hallo, schlaft ihr da unten alle? Hallo, kommt doch mal einer an die Lauscher. Hier spricht James. Bist du's, Harry? Exakt. Sag mal, du sprichst ja mit Tempo 160. 100 sind nur zugelassen. Du musst vielleicht schneller hören lernen. Du, ich hab einen Telex für euch. Gerade gekommen aus Bonn. Absender, Ministerialdirigent Kattenstroh. Gib's euch. Dr. Müller steht neben mir. Also der Text. Übermitteln Sie unverzüglich die gegenwärtigen physiologischen Konstanten aller Mitglieder Ihrer Gruppe. Was soll das denn? Wir haben für so etwas jetzt keine Zeit. Kann Dr. Hinkel oder noch besser Professor Hausmann den Mann nicht vertrösten? Dr. Müller, Sie wissen vielleicht nicht, dass in der nächsten Woche der Etat beraten wird. Die Herren in Bonn verlangen genaue Daten. Wenn wir das Geld nicht bekommen, ist das ganze Projekt gefährdet. Zumindest wird es stark beeinträchtigt. Ja, das wäre freilich nicht gut. Sie müssen die Daten sofort liefern. Ich hole Moni. Sie wird sie Ihnen heraufgeben. Harry, bleib am Apparat. Ich zeige einstweilen unseren Gästen ihre Kojen. Okay, Chef. Hier, Chef, die Daten sind da. Na, dann lass sie mal sehen. Jetzt haut's mich um. Eine Verbindung nach Bonn-Harry. Darf ich mal sehen? Allmächtiger Gott. Wir müssen sie raufholen. Ja, das müssen wir wohl. Hast du Verbindung? Atmosphärische Störung. Der Sturm kommt näher. Wir müssen eine Verbindung haben. Ist Ministerialrat Kattenstroh da? Ja, ich warte. Hoffentlich ist er nicht bei irgendeiner Party. Natürlich, bleib dran. Wir befinden uns doch noch in der Bürozeit. Aha, befinden wir uns. Ja, ich warte noch. Oh, ein Wind ist das, Herr Wedan, ja glatt. Ruhe! Moment. Entschuldigung. Moment, ich verbinde Sie mit... mit wem soll ich Sie nun, Herr Professor? Gib her. Hallo? Ja, ich verstehe Sie auch schlecht. Gut. Es wird bald zum Sturm kommen. Ich will aber nicht übers Wetter reden. Wir haben hier Alarmstufe 1. Nein, nicht wegen des Wetters. Im Unterwasserlabor. Ja! Notieren Sie sich doch bitte einmal die Daten. Die 4 Versuchspersonen haben durchschnittlich um 2 Pfund zugenommen. Ja, 2 Pfund. Warten Sie doch! Sie atmen im Durchschnitt nur noch 9 Mal in der Minute. Ihr Puls hat sich auf 106 durchschnittlich erhöht. Aber der Blutdruck beträgt nur 80:60. Die Körpertemperatur im Mund gemessen übersteigt bei keinem 35,1 Grad. Und alle Versuchspersonen sprechen etwa um 30% schneller. Das sind die Daten. Untersuchungsausschuss. Wir können nicht warten, bis ein Untersuchungsausschuss irgendein Papier erarbeitet. Die Lage ist dringend. Wir brauchen einen Arzt. Ja, einen Fachmann für metabolische Vorgänge. Und möglichst einen, der Dr. Müller kennt und ein guter Psychologe ist. Was? Sie wollen mitkommen? Doch, Platz ist für eine 12-köpfige Mannschaft. Wie Sie wollen, unser Hubschrauber steht in Kiel. Ob er noch vor dem Sturm da sein kann, weiß ich nicht. Ja, danke. Hals und Beinbruch. Jetzt muss ich Ihnen aber doch einmal sagen, dass Sie sich hier Kompetenzen anmaßen, die Sie nun weiß Gott nicht haben. Zumindest nicht, solange ich hier bin. Das mag sein. Und ich denke nicht daran, das durchgehen zu lassen. Das liegt ganz bei Ihnen. Sie haben mich für diesen Job eingestellt und den mache ich so gut wie möglich. Und vor allem nach den Gegebenheiten. Und die sind im Augenblick kritisch. Und gerade deshalb halte ich es für notwendig, dass ich nun die Leitung der Affäre in die Hand nehme. Ja, natürlich. Aber Sie haben diese Station heute erst zum 3. Mal betreten. Ich bin seit dem 1. Tag hier. Ich kenne den Mülleimer mit all seinen Tücken. Ich übernehme die Leitung des Unternehmens und entbinde Sie von Ihren Pflichten. Einverstanden. Aber lassen Sie mich noch ein letztes Gespräch mit Dr. Müller führen. Ich denke gar nicht daran. Hallo, Dr. Müller. Ich höre Sie. Ich werde hier abgelöst. Der Professor übernimmt die Leitung der Station. Kann ich mal James, Ihren Mechaniker, sprechen? Ja, Moment. Sie wollen mich sprechen, Dr. Henkel? Ja, James. Ich brauche ein paar Auskünfte. Wie bringe ich Ihnen dazu, die Mithöranlage auszuschalten? Schwierig. Dr. Henkel, sind Sie noch dran? Ja, Moment. Lassen Sie mich mal. Da. Du, James. Bist du's, Harry? Ja. Hör mal, der Boss hat die Verbindung für mich gemacht. Ich hab da ein Ding. Also, wie ist es, bist du allein? Nein, warum auch? Bei uns gibt es keine Geheimnisse. Ja, kannst du nicht? Also lassen wir das, gib mir das Mikrofon. James, Dr. Müller nochmal. Ich höre. Aufgrund der Daten von heute Nachmittag brauche ich noch ein paar ergänzende Angaben. Haben Sie noch andere Veränderungen als die angegebenen festgestellt? Eigentlich nicht. Doch wir essen jetzt mehr. Wie viel mehr? Ungefähr doppelte Portionen. Sonst noch etwas? Wie ist es mit dem Schlaf? Das ist seltsam, dass Sie fragen. Wir schlafen nur noch ungefähr 3 Stunden. 3 Stunden von 24? Ja, richtig. Und wir reden schneller. Ja, das haben wir bemerkt. Machen Sie es gut, Dr. Müller. Und nehmen Sie es nicht übel, dass ich manchmal etwas grob war. Alles Gute. Und besten Dank. Wir konnten uns immer auf Sie verlassen. Ein Telex, Dr. Hinkel. Das haben Sie jetzt mir zu melden. Sie schicken uns Dr. Neumann, Herr Dr. Hinkel. Kattenstroh bleibt zu Hause. Neumann ist ein hervorragender Fachmann. Sie haben nicht angeklopft. Doch, aber bei dem Wind hört das ja keiner. Was wollen Sie? Mit Ihnen reden. Warum? Sie wollen sich in einem Augenblick verdrücken, in dem Ihre Kollegen in äußerster Gefahr sind. Die Kollegen haben sich noch nie so wohl gefühlt wie jetzt. Die wollen keine Hilfe. Die wollen in Ruhe gelassen werden. Aber das ist doch gar nicht möglich. Für mich ist das auch ein neues Phänomen. Und ich bin überzeugt, dass Müller uns noch lange nicht alles verraten hat. Es gibt unter Wasser manchmal euphorische Zustände, das kennt man. Irgend sowas muss die da unten erwischt haben. Leider bin ich nicht Mediziner. Nicht? Nein, ich bin Meeresbiologe. Eigentlich habe ich mich auf Tieftauchtechnik spezialisiert. Ich glaube, es hat geklopft. Ich denke, man kann das hier nicht hören. Es hat auch nicht jeder solche Pranken wie Harry. Komm rein! Was bringst du denn da für ein Drahtverhau? Ich habe die Leitung angezapft. Oh, das Fräulein ist hier. Komm ich später wieder. Ich möchte nicht schwören. Quatschkopf. Und wenn ich nun schwöre, dass ich sie nicht verrate? Also gut, soll ich? Mach schon. Ich habe die Leitung zum Unterwasserhaus angezapft. Wir können jedes Gespräch mithören. Und Sie können auch mit denen reden. Da brauchen wir aber jemanden, der den Professor vom eingeschalteten Gerät weglotst. Sie sehen mich so an. Ich verdanke es dem Professor, dass ich hier bin. Mir gefällt die Sache sowieso nicht. Also, wollen wir mal Tacheles reden. Da unten sitzt mein Freund James. Und wenn der schon für den Rest seines Lebens da unten bleiben will, dann will ich wenigstens die Garantie haben, dass er es freiwillig tut. Mensch, Harry, du hast eine ganze Menge begriffen. Dann lege ich jetzt mal die Leitung. Sie sollten noch mal mit dem Professor reden. Sobald ich die Leitung habe, rüber gehe ich nicht. Und dann rede ich sowieso anders mit ihm, als Sie glauben. Sowas von einem Dickschädel gibt's ja wohl kein zweites Mal. Als Journalistin, die sich kurz vor einem Orkan auf eine solche Konservendose wagt, sind Sie ja auch eine einmalige Ausgabe. Sagen Sie mal, können Sie auch nett sein? Weiß ich nicht. Da. Da, der Hubschrauber. Der kommt gerade noch runter, bevor der Sturm richtig losgeht. Was macht der? Was ist denn? Was ist denn? Seh sich das doch mal an. Den Bliss, der findet gleich vom Deck. Das schafft er nie. Unser Professor hat Ärger mit dem Wind. Ich habe ihm inzwischen ein Mikro unter dem Messtisch praktiziert. Dann können Sie hören, was er mit Neumann bespricht. Komm, kümmere dich um den Piloten. Er soll die Rotorblätter anlegen. Und dann gibst du ihm eine Kabine, klar? Für einen, der abgesetzt ist, kommandieren Sie aber noch ganz schön. Frechheit. Ich kann es ja nicht verstehen, aber ich glaube, der Kerl mag Sie. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Glauben Sie, dass der Professor zurechtkommen wird? Nee, der nicht. Aber Neumann vielleicht. Das werden wir gleich wissen. Mhm. Finden Sie es richtig, jetzt die Gespräche abzuhören? Richtig finde ich es nicht. Aber ich bin seit 2 Jahren auf diesem gottverfluchten Stahlgerüst. Und ich habe nur mal das Gefühl, dass hier nichts ohne mein Wissen geschehen darf. Und überhaupt... Schließlich geht es auch um meine Arbeit. Ich brauche als erstes die Gasanalysen. Verflucht, wo sind die denn? Ich glaube, hier liegen sie. Es existiert ein Band mit verschiedenen Sprechgeschwindigkeiten. Langsam, langsam. Eins nach dem anderen. Sie dürfen mich nicht beeinflussen. Richtig. Als ob Sie das nicht auch versucht hätten. Ich hätte vermutet, dass eine Verringerung der Atmung automatisch bedeutet, dass weniger Sauerstoff aufgenommen und weniger Kohlendioxid abgegeben wird. Aber... Wenn diese Analysen stimmen... Natürlich stimmen die. Dann hat sich der Gehalt an Kohlenstoffdioxid im Gegenteil vergrößert. Ich muss mit Müller sprechen. Sie können gleich das Tischmikrofon nehmen. Ich stelle die Verbindung her. Danke. Hallo, Sie haben uns gerufen? Ja, hier ist Dr. Neumann. Kollege Neumann aus Darmstadt? Ja, richtig. Das bedeutet, dass Sie schon ziemlich viel über das wissen, was sich hier unten ereignet hat. Das hoffe ich, in diesem Gespräch klären zu können. Ach, wäre es wohl möglich, Herr Kollege, extrem langsam zu sprechen? Ich will es versuchen. Wie hoch ist Ihre Körpertemperatur? 34 Grad. Atmung? 7-mal in der Minute. Wo ist Fräulein Dannenhaus? Moni ist seit 1,5 Stunden draußen. Sie wird noch eine Weile bleiben. Aber sie kann doch nur 2 Tanks mitnehmen. Richtig. Aber wir haben gelernt, sehr leicht zu atmen. Eine Tankfüllung reicht für mehrere Stunden. Aha. Wie oft gehen Ihre Leute täglich schwimmen? Oh, 4 oder 5 Mal innerhalb von 24 Stunden. Und wie lange jeweils? 1 bis 2 Stunden. Ja, ich verstehe. Wie sieht Ihre Haut aus? Hat sie sich verändert? Sie fragen sehr viel und sehr präzise. Ja, und Ihre Antwort? Ja, sie hat sich leicht verändert. Wir sind alle sehr schön braun geworden. Danke, bis später. Passt alles zusammen. Professor, das Unternehmen muss sofort abgebrochen werden. Wo ist Hinkel? Suspendiert. Ich leite die Aktion. Ach so. Schade. Hinkel wäre der Mann, den wir jetzt brauchen können. Mag sein, aber es ging nicht mehr mit ihm. Ist er denn schon von Bord? Nein, er ist in seiner Kabine. Gut, wir müssen noch mal mit Müller sprechen. Dr. Müller, hören Sie mich? Ja, ich bin im Labor und möchte eigentlich nicht schon wieder unterbrechen. Sie müssen, und zwar endgültig. Das Unternehmen wird sofort abgebrochen. Machen Sie sich bitte fertig zum Auftauchen. Nein, das werde ich nicht tun. Ich verstehe Sie wohl nicht richtig. Es tut mir leid, aber wir kommen nicht nach oben. Dieses Unternehmen wird von mir geleitet. Wir haben mit dem Ministerium gesprochen. Es ist alles geklärt. Kommen Sie bitte jetzt darauf. Ich sage es nochmal. Nein. Herr Dr. Müller, Sie haben einen Vertrag mit dem Bundesforschungsministerium, aus dem hervorgeht, dass Sie mir weisungsgebunden sind. Würde mich interessieren, wie Sie die Erfüllung dieses Vertrages erzwingen wollen. Sie müssen verrückt geworden sein, Dr. Müller. Nein, nein, im Gegenteil. Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich geistig und körperlich völlig gesund. Wir können Sie zum Heraufkommen zwingen. So? Das glaube ich eigentlich nicht. Oder erklären Sie mir doch bitte, wie das geschehen soll. Wir schicken keine Lebensmittel mehr und unterbrechen die Wasserversorgung. Das wird nicht viel nützen. Wir haben hier einiges dazugelernt, über das wir bislang noch nicht berichtet haben. Das ist Wahnsinn! So geht das nicht weiter. Ich schalte mich ein. Ja. Müller, hören Sie mich? Hier ist Hinkel. Ich höre. Wie? Was? Wo kommt ich komme runter. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Hinunterzufahren! Sie können mir gar nichts verbieten! Dann halte ich Sie mit Gewalt zurück! Halten Sie sich lieber selber fest, Mann! Sonst müssen wir Sie noch auf den Teich fischen! Harry! Chef! Du machst den Fahrstuhl fertig, klar? Klar! Harry! Sie werden entlassen! Machen Sie mal! Professor! Lassen Sie Hinkel runter! Es ist unsere einzige Chance! Sie sind Zeuge, Dr. Neumann! Ich habe alles versucht, um das Unheil zu verhindern. Ist das der Fahrstuhl? Finger weg! Sieht aus wie eine Raumkapsel. Ist es auch. Eine Weiterentwicklung der Raumschiffe. Von mir aus kann's losgehen! Wieder einzusteigen! Bringen Sie schon gesund nach unten, Chef. Vorausgesetzt, Sie versprechen, dass Sie auch wieder raufkommen. Keine Angst, Harry. So schnell wird man nicht zum Fisch. Alles Gute, Hinkel. Und viel Erfolg. Keine langen Reden mehr. Jetzt bläst uns der Sturm die Kapsel zum Teufel. Um Gottes Willen, vorsichtig. Das Seil reißt. Das reißt nicht. Aber die Kapsel schwankt ganz schön. Der Hinkel wird seekrank sein, noch bevor der Fahrstuhl Wasserberührung hat. Jetzt ist die Kapsel im Wasser. Jetzt wird's ganz ruhig und schwarz um unseren Dr. Hinkel. Hier. Hallo, Dr. Hinkel. Verflucht, wo sind Sie? Müller, ich sehe Sie nicht. Ich mache gleich Licht. Wir brauchen es nicht, aber es stört uns auch nicht. So, können Sie jetzt besser sehen? Besser? Vorher habe ich überhaupt nichts gesehen. Wo sind die anderen? Draußen. Ich kann Sie ja reinholen, wenn Sie es wollen. Ich erinnere mich an eine strikte Anweisung, dass nie mehr als zwei Personen aus der Gruppe die Kammern verlassen dürfen. Das ist richtig, aber anscheinend haben wir alle Vorschriften über Bord geworfen, nicht wahr? Bis gleich. Tja, sieht so aus. Mann, was machen Sie denn da? Sind Sie komplett verrückt? Ja, da bin ich wieder. Sie gehen in dieses Eiswasser raus ohne Anzug und Atemgerät? Ja. Jetzt fühle ich mich wohler. Wenn unsere Haut zu lange trocken bleibt, fängt sie an zu jucken. Ja, die anderen sind in der Nähe, sie kommen gleich herein. Hallo Doktor, wie geht's? Ach, bisschen kalt, nicht? Tag, Doktor. Moni, was ist denn mit Ihnen los? Schwimmen Sie immer so in diesem eiskalten Wasser rum? So ist es am schönsten. Kein Atemgerät? Und das alles in dieser irrsinnigen Nacht und Kälte hier? Ich finde es sehr angenehm. Wir alle hier. Und wie fühlen Sie sich? Oh, beschissen. Ich friere so schon. Und wenn ich euch so sehe, halb nackt, wird's mir noch kälter. Sie spüren natürlich die Kälte. Aber wenn wir hier mehr als 15 Grad haben, müssen wir alle paar Minuten ins Wasser, um uns abzukühlen. Oh, lassen Sie uns das bitte im Konferenzraum besprechen, ja? Können Sie mir einen Rat geben, was ich denen da oben erzählen soll? Und was ich nach Bonn melden soll? Tja, am besten, Sie sagen einfach die Wahrheit. Ich als Arzt bin der Überzeugung, ein Abbrechen dieses Experiments zum gegenwärtigen Zeitpunkt wäre katastrophal. Ja, ich bezweifle keineswegs, dass wir das Auftauchen überleben würden, aber ich bezweifle sehr, dass einer von uns jemals an Land wieder glücklich sein könnte. Wissen Sie, wir haben entdeckt, wie einem zumute ist, wenn man wirklich lebt. Aber das würde ja bedeuten, dass Sie nie mehr heraufkommen wollen. Richtig. Das Ministerium wird sagen, die Versuchspersonen verändern sich stark und zu schnell. Deshalb holen wir sie lieber wieder rauf, solange die Veränderung noch aufzuhalten ist. Ganz recht, das werden Sie sagen. Das war ja auch der Grund dafür, dass wir absichtlich gezögert und einen Teil der Wahrheit unterschlagen haben. Ja, zum Beispiel die Tatsache, dass Sie ohne Masken schwimmen. Wie lange können Sie draußen bleiben, ohne zu atmen? Unbegrenzt lange. Aber wir sind natürlich vorsichtig. Völlig problemlos, wie? So kann man es ausdrücken. Probleme gab es in anderen Bereichen. So? Wo denn? Wir haben Schwierigkeiten mit dem Stickstoff gehabt. Ah, davon haben Sie aber nie etwas verlauten lassen. Na, nur Geduld. Ich spreche nicht über hier unten, sondern über eure Probleme oben. Das verstehe ich nicht. Ich werde es Ihnen sofort erklären. Wir wissen seit Jahren, nicht wahr, dass Stickstoff in größeren Tiefen als Rauschmittel wirkt. Aber die Physiologen haben bisher nicht erkannt, dass Stickstoff in Meereshöhe und darüber leicht betäubend wirkt. Mit dieser Tatsache haben wir uns immer abgefunden, ohne jemals über die Auswirkungen nachzudenken. Aber Stickstoff ist doch... Dr. Müller meint den Stickstoff, der sich im Körper befindet. In der Körperflüssigkeit und in den Geweben. Hören Sie mal. Stickstoff in Verbindungen ist absolut lebensnotwendig. Die Menschen sind von Geburt an vergiftet worden, Dr. Hinkel. Und wir sind die ersten Menschen, deren Körper inzwischen so wenig Stickstoff enthält, dass wir allmählich aufwachen, zu uns finden. Die Betäubung, unter der man oben immer lebt, verschwindet. Sie vergiften uns übrigens schon wieder etwas. Ich? Aha. Sie haben zwar einige Zeit in der Druckkammer zugebracht, aber Sie atmen trotzdem etwas Stickstoff aus. Und wir spüren die Wirkung. Sie dagegen müssen sich hier unten eigentlich ziemlich wohlfühlen. Ja, das stimmt. Na, sehen Sie. Aber hören Sie, Versuchstiere haben schon verhältnismäßig lange Zeit in dieser anders zusammengesetzten Atmosphäre gelebt. Ich habe diese andere Luft selbst bei der Deutschen Forschungsanstalt in Bad Godesberg in der Druckkammer eingeatmet und habe nichts gespürt. Die Druckkammern enthalten immer ein paar Prozent Stickstoff, also viel zu viel. Und die Versuchspersonen halten sich nicht lange genug darin auf. Von den Tierversuchen weiß ich nichts, aber ich darf wohl annehmen, dass sich niemand nach dem Befinden der Tiere erkundigt hat. Wie hat sich Ihre Haut verändert? Dr. Neumann scheint irgendwas zu vermuten, aber er rückt nicht damit raus. Möglicherweise ist er auf der richtigen Spur. Aber er kann nicht wissen, wie die Lösung im Detail aussieht. Hier, sehen Sie sich meine Hand an. Na, ich sehe nichts Besonderes. Ja, hier an den Handflächen und Fingerinnenseiten nicht. Und jetzt? Handrücken und Arm sind, ich würde sagen, matt und ja, wie dick gepudert. Und als sie vorhin aus dem Wasser kam, wirkte die Haut glänzend. Wie die eines nassen Seehundes, nicht wahr? Ja, das ist eine treffende Beschreibung. Unter dem Mikroskop ist zu erkennen, dass mein Körper Milliarden winziger Schuppen entwickelt hat. Dadurch hat sich meine Körperoberfläche vervielfacht. Die meisten Schuppen nehmen Sauerstoff auf, aber etwa eine von 100 hat eine andere Funktion. Sie scheidet Kohlenstoffdioxid und andere Stoffwechselprodukte aus, die mein Körper nicht braucht. Sie waren vorhin überrascht, nicht wahr, als wir ohne Masken aus dem Wasser kamen? Überrascht ist gar kein Ausdruck. Das ist ganz einfach zu erklären. Wir atmen tatsächlich nicht. Was, hier drin auch nicht? In luftgefüllten Räumen wie diesem hier atmen wir manchmal, um es nicht ganz zu verlernen. Aber in den letzten Tagen haben wir es eigentlich nicht mehr nötig gehabt. Also, jetzt mal ganz langsam. Wenn ich Sie recht verstehe, behaupten Sie, Sie hätten mikroskopisch kleine Kiemen am ganzen Körper. Nein, keine Kiemen, durchaus keine Kiemen, sondern einen wesentlich wirksameren Atemmechanismus. Moment. Aber das hieße doch, dass... Na? Ja, das hieße, dass Sie eine Anpassung, für die es Tausende von Generationen brauchen würde, hier unten in wenigen Wochen hinter sich gebracht hätten. Eine Mutation in absoluter Rekordzeit. Nein, nein, nein, so kann man das nicht sehen. Die normale Evolution bedeutet, dass ungünstige Faktoren ganz allmählich ausgesondert werden. So, dass andere, die das Überleben fördern, an ihre Stelle treten können. Hier bei uns sind die Bedingungen andere. Die ungünstigen Faktoren beeinflussen uns kaum. Und noch eins. Wir selbst, wir als Wissenschaftler, steuern den Prozess selbst weitgehend. Und das Ergebnis? Nennen wir es mal Zellveränderungen auf breiter Front. Damit die Sache einen Namen hat. Unfasslich. Hier U-Station. James? Ja, am Apparat? Wir haben Schwierigkeiten. Ist Dr. Hinkel da? Ja, was ist? Erstens haben wir es mit einem ausgewachsenen Sturm zu tun, so einer Art Hurrikan. Zieht er über uns weg? Nicht genau, aber wir haben jetzt Windstärke 11 und müssen mit mehr rechnen. Sind alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen? Ja, schon, aber das ist nicht das Problem. Was dann? Ist schon irgendwas passiert, Harry? Dr. Neumann hat einen Anfall gehabt. Er ist gestürzt und hat eine Platzwunde am Kopf. Was nun? Anfall oder gestürzt? Ich verlange eine genaue Beschreibung. Es muss ein Herzanfall gewesen sein. Er atmet keuchend. Bei jedem Atemzug kommt ein Schnarchton mit und er kann auch nicht reden. Die Wunde, die habe ich verbunden. Lassen Sie mich mal ran, Dr. Hinkel. Harry, hören Sie mich? Hier ist Dr. Müller. Ja, ich höre. Drehen Sie ihn auf die Seite. Ja, das habe ich schon gemacht. Man hat ja schließlich einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht bei der Marine. Sehr gut. Dann können Sie zunächst nichts mehr tun. Lassen Sie ihn ruhig liegen, decken Sie ihn mit einer warmen Decke zu und warten Sie, bis ich komme. Ist leider nicht möglich. Wie bitte? Das ist die nächste Schwierigkeit. Als wir die Kabel einholen wollten, war das Traggerüst für die Kapsel, mit der Dr. Hinkel runter ist, nicht schwer genug. Der Sturm hat die Kabel um eine der Stützen gewickelt. Da kommen wir jetzt nicht hin. Und das Traggerüst ist auch kaputt. Verdammt nochmal. Eine der Turmstützen hat doch Klettersprossen bis oben, nicht wahr? Ja, schon. Harry, wir melden uns gleich wieder. Ja, ich warte. Das nützt Ihnen gar nichts. Selbst wenn Sie sich noch so gut angepasst haben, Sie können nicht ununterbrochen die Luft anhalten, während Sie nach oben klettern. Dazu brauchten Sie ein Atemgerät, aber das ist unmöglich, weil der Sauerstoffgehalt mit sinkendem Druck zunehmen würde. Wie kommen Sie darauf, dass ich die Luft anhalten will? Ich fülle die Lungen mit Wasser. Moni, holst du mir mal eine Filtermaske? Bevor man mehr Wasser einatmet, muss man nämlich die Schwebestoffe herausfiltern. Woher wissen Sie, dass Sie die Lungen mit Wasser füllen können? Das ist bisher nur in Tierversuchen erprobt worden und nicht immer erfolgreich. Wir haben es immer wieder versucht. Anfangs ist es sehr schwierig, sogar schmerzhaft. Aber inzwischen haben wir bereits ein gewisses Training. Hier, das Seil. Ja, danke. Die Masken. Fertig. Und damit wollen Sie nach oben kommen? Ja, wir haben sie selbst gemacht. Es sind normale Atemmasken mit einem Einsatz aus Mull. So, wir werden uns gleich nicht mehr unterhalten können. Bleiben Sie unser Gast, Dr. Hinkel, bis sich oben alles beruhigt hat und ich wieder unten bin. Viel Glück, Sie Fischmensch. Da unten ohne Klamotten aushält, dann steht er das hier oben dreimal durch. Er wird gleich fürchterlich schwitzen. Ich werfe Ihnen Tauch zu. Bleiben Sie dort am Pfeiler. Vorsicht! Sie brechen sich die Knochen. Festhalten, Doktor. Na, steigen Sie in die Schlinge ein. Weg von den Streben, raus ins freie Wasser! Vorsicht! Ja, noch weiter! Keine Angst, ich zieh sie hoch! Was ruft er? Stimmt nicht. Achtung, Sie lassen ja den Doktor wieder abrutschen! Zieh sie wieder. Und so auf die letzte Minute ab. Jetzt haben wir ihn gleich. Oh, noch mal ziehen. Schneller. Halten Sie sich fest, hier, meine Hand! Auf geht's und oh, ruck! Da werden wir, Doktor. Wo ist der Verletzte? In der Kabine. Können Sie Salzwasser hochpumpen? Natürlich, kübelweise. Machen Sie das. Es ist lebensnotwendig für mich. Wie geht es Ihnen heute, Dr. Neumann? Ich bin wohl wieder transportfähig. Sie können mit zurückfliegen. 6 Tage auf dieser Stahlinsel, das müsste Ihnen ja wohl genügen. Und was ist mit Dr. Müller? Er ist jetzt kränker als ich. Harry bemüht sich sehr um ihn. Wir werden ihn mitnehmen, um ihn einer gründlichen Untersuchung zu unterziehen. Diese Vorgänge müssen unbedingt ganz genau analysiert werden. Ich habe Dr. Müller die Spritze gegeben. Er redete wieder davon, dass er runter will. Er wird jetzt sehr tief schlafen und erst in Bad Godesberg wieder aufwachen. Ist der Hubschrauber angefordert? Ja, der Professor will wieder mitkommen. Hat er gesagt, was er unternehmen will? Nein. Aber wenn es Dr. Hinkel nicht gelingt, die da unten zu überzeugen, dann schafft es der Professor auch nicht. Können Sie mal eine Verbindung zu Hinkel herstellen, Harry? Mach ich. Ich rufe Dr. Hinkel, hier ist Harry. Ja, Harry. Dr. Neumann will mit Ihnen reden. Ich muss heute zurück. Geht es Ihnen besser? Ja, ja, danke. Ich bin soweit okay. Und wie sieht es bei Ihnen aus? Sie müssen mit den Leuten heraufkommen. Wir haben bei Dr. Müller festgestellt, dass die eingetretenen Vorgänge schon sehr weit fortgeschritten sind. Eine Umstellung auf normale Lebensbedingungen... Normale Lebensbedingungen? Eine Umstellung auf normale Lebensbedingungen ist mit größten Schwierigkeiten verbunden. Das kann ich mir denken. Die Umstellung hier unten geht offensichtlich schneller vor sich. Wie meinen Sie das? Nun, ich spüre die Kälte nicht mehr. Heute musste ich mich zum ersten Mal nicht rasieren. Will er damit sagen? Dr. Hinkel, ich bitte Sie, sofort heraufzukommen und Ihre Kollegen mitzubringen. Harry, mach die Kapsel klar. Okay. Tja, wissen Sie, ich weiß nicht so recht. Es ist ein neues Gefühl. Man atmet leichter. Man kann viel besser, klarer denken. Ich fange wieder an, alte Studienobjekte aus meinem Gedächtnis herauszukramen. Und plötzlich merke ich, wo meine ganzen Denkfehler liegen. Harry soll doch mal mit dem Materialaufzug meine Unterlagen runterschicken. Sie sind in dem Stahlkoffer, der im Schrank, neben meiner Koje. Ich fürchte, Sie haben mir nicht zugehört. Ich bitte Sie, heraufzukommen. Ja, ja, ich habe Ihnen schon zugehört. Nur, wissen Sie, ich habe hier noch Berechnungen auszuwerten. Es wird noch ein paar Tage dauern und... Ja, dann... Ich bin nicht verheiratet. Habe keine näheren Verwandten oder sowas, die auf mich warten. Dr. Hinkel, Sie werden sich doch klar machen können, welche physikalischen Vorgänge sich in Ihrem Körper vollziehen. Tja, es ist seltsam. Nicht die metabolischen Vorgänge, die sind ganz klar. Aber die Folgen, diese Klarheit, diese Leichtigkeit, dieses Gefühl, von allem Bedrückenden frei zu sein. Ich schicke die Kapsel. Man denkt nicht nur klarer, man denkt auch schneller. Wirklich, man wird ein anderer Mensch. Und schließlich, auf wen muss ich Rücksicht nehmen? Es gibt niemanden, der mich da oben wirklich erwartet. Und dann diese neuen, faszinierenden Ergebnisse. Ich werde bald anfangen, Wasser in meine Lungen aufzunehmen. Meine Haut fängt schon an, sich zu verändern. Aber das Fantastischste ist dieses Gefühl der Leichtigkeit. Nein, ich glaube nicht, dass ich... auch wenn ich eine Notwendigkeit sehen würde, nach oben zu kommen, aber so... Sie hörten Sieg über die Tiefe von Felix Hubi. Es sprachen Dr. Hinkel, Friedhelm Tock, Harry, Hermann Eberling, Dr. Müller, Harry Wüstenhagen, Monika Iserloh, James, Bernd Kummer, Florentin Graf, Angelika Thomas, Professor Dieter Ransbach, Dr. Neumann, Gerd Duvner. Die Regie hatte Dieter Karls, eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln aus dem Jahre 1978. Dramaturgie und Redaktion Johann M. Kamps.